Sehr unrühmlich war die Rolle, welche der Beichtvater des Herzogs Karl IV. Von Lothringen, der Jesuit Cheminot, spielte. Er unterstützte den Herzog in seinem Verlangen, von seiner Frau, mit der er in 12-jähriger Ehe gelebt hatte, getrennt zu werden, um ein Fräulein de Cantecroix heiraten zu können. Und dabei war Cheminot auch Beichtvater der Herzogin. Rom entschied im Jahre 1664 gegen den verliebten Herzog und den gefälligen Jesuiten. Ausgeprägt deutschfeindlichen Charakter zeigte die politische Tätigkeit des Jesuiten Vervaux unter Maximilian I. von Bayern. Vervaux war Maximilians Beichtvater und darf, wie der katholische Steinberger eingesteht, geradezu als Urbild eines geschmeidigen Hoftheologen gelten. Am angegebenen Ort, Seite 20. Im Frühjahr 1645 wurde er mit Wissen und Gutheißung seiner Ordensoberen, es existiert darüber ein Schreiben des Provinzials der oberdeutschen Ordensprovinz, Nicasius Wittmanns, an den Oberen des Jesuiten-Professhauses zu Paris, von Maximilian nach Paris geschickt, um eine Verständigung zwischen Frankreich und Bayern anzubahnen. Vervaux trat die hochpolitische Gesandtschaftsreise unter dem Decknamen und mit dem äußeren Auftreten eines Chevalier Baptiste de Clarens am 3. März 1645 an. Am 5. und 11. April hatte Clarens Vervaux Besprechungen mit Mazarin, die aber erfolglos blieben, und unverrichteter Sache traf der Chevalier Jesuit am 22. Mai wieder in München ein. Die Einzelheiten mit dokumentarischen Belegen bei Steinberger am angegebenen Ort, Seite 41 bis 45. Zwei Jahre später verfasste Vervaux ein Gutachten über sein Beichtkind Maximilian I., worin er abermals ein Bündnis Bayerns mit Frankreich befürwortet und es für erlaubt, ehrenhaft und notwendig erklärt. Das Gutachten schließt mit den Worten: Wenn die Sache Erfolg haben wird, dann werden die Österreicher und Spanier diejenigen verehren, welche sie verachtet haben, und eine maßvollere Haltung einnehmen. Daraus wird offenbar, dass der Jesuit Vervaux das bayerisch-französische Bündnis nicht etwa anstrebte, um die protestantischen Mächte zu besiegen, dass es sich also nicht um eine religiös-konfessionelle Sache handelte, die das Gutachten eines Beichtvaters allenfalls erklärlich machen könnte. Nein, der Jesuit griff in die eigentliche Politik ein, auch gegen Österreich und Spanien, das heißt, gegen katholische Mächte richtete sich der jesuitische Plan. Die Einzelheiten bei Steinberger am angegebenen Ort, Seite 97 und folgende. Dass die Fürsten nicht immer freiwillig ihre Beichtväter aus dem Jesuitenorden wählten, sondern dass der mächtige Orden die einflussreichen Stellen durch Drohungen sich zu verschaffen wusste, geht hervor aus einer Mitteilung Maréchals, Leibarztes Ludwig XIV. Von Frankreich. Maréchal berichtete dem Herzog und der Herzogin von Saint-Simon, der König habe ihm erzählt, sein langjähriger Beichtvater, der Jesuit Lachaise, habe ihn, den König, kurz vor seinem Tod dringend gebeten, den künftigen Beichtvater doch wieder aus dem Jesuitenorden zu nehmen. Einzig das Interesse für die Person des Königs bestimme ihn zu dieser Bitte. Er, Lachaise, kenne seinen Orden, und obwohl das viele Schlechte, das man über den Orden verbreite, nicht wahr sei, könne er doch nur wiederholen, er kenne seinen Orden, und er beschwöre deshalb den König, die Bitte zu erfüllen. Die Gesellschaft Jesu sei sehr ausgedehnt, zusammengesetzt aus verschiedenartigsten Köpfen, für die man nicht immer die Verantwortung übernehmen könne. Er, der König, solle sie, die Gesellschaft Jesu, nicht zum Äußersten bringen, ein böser Streich sei rasch ausgeführt. Saint-Simon fügt bei, die Erwägung solcher Macht des Ordens sei es gewesen, die Heinrich IV. Bestimmt habe, die Jesuiten zu begünstigen. Ludwig war nicht bedeutender als Heinrich IV. Er hütete sich, die Eröffnung des Paters Lachaise zu vergessen und sich der Rache der Gesellschaft Jesu auszusetzen, indem er seinen Beichtvater außerhalb ihrer Reihen wählte. Er wollte leben und in Sicherheit leben. So beauftragte er die Herzöge von Chevreuse und Beauvilliers, mit aller möglichen Vorsicht zu erkunden, wen unter den Jesuiten er am besten als Beichtvater nähme. Auch über die materielle Stellung der jesuitischen Fürstenbeichtväter ein kurzes Wort. Die Jesuitenbeichtväter der Könige von Frankreich erhielten eine jährliche Rente von 6.854 Livres, davon 3.000 Livres für den Unterhalt eines Wagens. So oft der Beichtvater bei Hofe aß, musste ihm eine Mahlzeit von 6 Gängen vorgesetzt werden. Ludwig XIV. Hatte seinem Beichtvater, dem vielgenannten Jesuiten Lachaise, ein prächtiges Landhaus als Ruhesitz zum Geschenke gemacht. Es stand, wo jetzt der berühmte Pariser Friedhof liegt, der nach dem jesuitischen König-Beichtvater seinen Namen trägt, Père Lachaise. Der Jesuit de Aubenton, königlicher Beichtvater zu Madrid, bezog ein Gehalt von 4.000 Livres. Den Schluss des Abschnittes mögen einige Äußerungen, teils von Jesuiten, teils von anderen, über jesuitische Politik und Fürstenbeichtväter bilden. Einen sehr interessanten Einblick in die Auffassung des Ordens von Fürstenbeichtvätern gewährt der Geheimbericht des Visitators der Oberdeutschen Ordensprovinz vom Jahre 1596 des Jesuiten Paul Hofheus. Auch der jetzige Papst Clemens VIII. Hat, in dem, wie fromm geglaubt wird, Gott durch ihn als seinen Statthalter redete, uns öffentlich zum Vorwurf gemacht, dass wir uns in die Angelegenheiten der Fürsten und Staaten einmischten und gewissermaßen die Welt nach unseren Ansichten regieren wollten. So ist es gekommen, dass die letzte Generalkongregation, die fünfte von 1593 bis 1594, durch die strengsten Dekrete uns geboten hat, uns von solchen Geschäften fernzuhalten. Und wenn wir nicht durch so viele schlimme Folgen geschreckt endlich klug werden, so ist zu fürchten, dass wir einmal zu unserem viel größeren Schaden die strafende Hand Gottes fühlen werden. Man sagt freilich, unsere Beichtväter, welche die Gewissensräte von Fürsten sind, seien in dieser Hinsicht milder zu beurteilen. Sie sollten jedoch wissen, dass es sich hier um ein Verbot in den Konstitutionen und in den Dekreten der erwähnten Kongregation handelt und zugleich bedenken, dass ihnen alles nur durch eine Dispensation gestattet ist, vorausgesetzt, dass beide Teile dispensiert worden sind und nicht bloß der eine Teil. Von einer solchen Dispensation darf aber nur maßvoll und vorsichtig Gebrauch gemacht werden, damit nicht für die Gesellschaft üble Folgen erwachsen und, was die Hauptsache ist, damit nicht größere geistliche Güter, die zur Ehre Gottes und zum Heile des Nächsten zu übernehmen sind, gehindert werden. Möchten die Beichtväter auch die Worte der Dispensation sorgfältig beachten, die sich vielleicht nur auf zweifelhafte Fälle bezieht, auf solche, bei denen es ihnen nicht hinreichend gewiss ist, ob die Sache nur wenig oder gar nicht das Gewissen berühre, während der General Claudius Aquaviva vielleicht will, dass sich die Unsrigen um rein politische Dinge gar nicht kümmern oder nur dann, wenn zu fürchten ist, dass der Fürst schwer betrübt oder beleidigt werde, falls ihm der Beichtvater in einem Falle den Dienst verweigert. Ferner, da die Einmischung in weltliche Angelegenheit unserem Institute so sehr widerspricht, dass wir fürchten müssen, Gott werde unseren darauf bezüglichen Beratungen seinen Beistand versagen und es könne darum durch unseren Rat der Fürst auf den unrechten Weg gedrängt werden, scheint es geraten, dass die Beichtväter, soweit es möglich ist, nicht leicht ohne den Rat des Oberen des Jesuitenordens den Fürsten zu dem einen oder zu dem anderen raten und dass sie ihn vielmehr bestimmen, zuvor seine Ratgeber um ihre Ansicht zu fragen, ehe er die unsrigen auffordert, die ihrige zu sagen. Sonst könnten die Ratgeber des Fürstens mit Recht meinen, die Politik werde nach dem Sinne der Jesuiten bestimmt und sie würden nur pro forma und ohne Erfolg gehört, was sie sehr verletzen, uns aber sehr schaden würde.